To be murdered by. Ich schreibe mir die Sorgen von der Seele. Auch wenn ich morgen nicht mehr lebe, bin ich froh, weil ich das heute noch erlebe. Was diese Scheiße mir bedeutet, ich erzähle es doch in heuchlerischen Gegenden, ist Freundlichkeit vergebens. Prassender Regen, bloß keine Probleme, leg dich sofort auf den Boden und ein Homie grad daneben. Hände auf den Rücken nicht bewegen, ich hoffe es ist bequem, denn ich heiße dich willkommen hier im Elend. Ein bisschen fühle ich mich benommen von dem Nebel, besteht aus bisschen Smog, ein bisschen Ott und bisschen Schwefel. Die meisten von euch Affen kommen um zu reden. Hey, ich komme um zu reden, komme und zerlege. Doch ihr Hunde, ihr wollt Battle, eine Runde um die Wette. Hey, ich will direkt ne zweite Runde um die Kette. Dich wundert's, wenn ich rappe, kenn die Untergrundverstecke. Ich bring den Hey-Rap direkt von unten an der Ecke. Der Grund ist, ich bin besser als der Durchschnitt in der Presse. Sie hören ein, zwei Tracks und alle mustern meine Fresse. Und Funk-Connection mit dem Text komm ich zu Wort. Es geht vorwärts, ich schlage mir die Nächte um die Ohren. Meine Technik ist zuvorkommend, auch hier vor Ort. Also Kette her sofort, dieses Battle hast verloren. Gib die Texte her, abgepackt im Plastiksack. Fakt ist, dass ich der Whisky bin, der die Stimme der Straße kratzig macht. Und ihre Stimme klingt schon von alleine abgehackt. Die Schlampe hat mich abgefuckt, das hat meine Stadt gemacht. Ein paar Hyper, ein paar meiner Jungs auf Therapie raus. Lifestyle, Kumpel, holt das Weed raus. Peace out.